Die Proteste in China beginnen mit dem Tod eines abgesetzten Parteifunktionärs. Sein Name Hu Yaobang, ein Reformer innerhalb der kommunistischen Partei. Am Morgen des 15. April 1989 stirbt er an einem Herzinfarkt. Kurz darauf ziehen hunderte Pekinger Studenten zum Platz des Himmlischen Friedens, um Kränze niederzulegen. Die Regierung kann das Gedenken an einen ehemaligen Spitzenpolitiker nur schwer unterbinden, und so schwillt die Trauer rasch zu einer gewaltigen Demonstration für Demokratie an. Die Studenten bauen Zelte auf, fordern Reformen, Pressefreiheit und ein Ende der Korruption. Der Bewegung schließen sich auch einige Arbeiter an, denn seit Beginn der Wirtschaftsreformen Deng Xiaopings leiden sie unter der steigenden Inflation. Anfang Mai 1989 belagern bereits Zehntausende den großen Platz. Die ersten Demonstranten treten in einen Hungerstreik. Als am 15. Mai der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow Peking besucht, muss Chinas Regierung das Programm ändern, denn der Haupteingang zur großen Halle des Volkes wird von den Studenten blockiert. Ein schwerer Gesichtsverlust für Chinas Führung. Innerhalb der kommunistischen Partei werden nun Stimmen lauter, die eine Niederschlagung der Proteste fordern. Am 20. Mai verhängt die Regierung den Ausnahmezustand über Peking. Die Satellitenleitungen für ausländische Sender werden gekappt, 22 Divisionen der Armee rücken auf die Hauptstadt vor. Zunächst nur langsam, denn an vielen Stellen blockieren Menschen die Zufahrtsstraßen. Doch am Abend des 3. Juni werden alle Bürger über Rundfunk aufgefordert, zu Hause zu bleiben, um ihr Leben zu schützen. Nach Einbruch der Dunkelheit beginnt die Armee, sich den Weg ins Pekinger Stadtzentrum freizuschießen.